was uns als Menschen schrecklich scheint, ist uns ein Eingang zu dem Leben. Es ist der Tod ein Ende dieser Zeit und Not, ein Pfand, so uns der Herr gegeben, zum Zeichen, dass er's herzlich meint und uns will nach vollbrachtem Ringen zum Frieden bringen. Und weil der Heiland nun dir Augen Trost, dir Herzen Labsal ist, was Wunder, dass ein Herz des Todes Furcht vergisst. Es kann erfreut den Ausbruch